Meine Damen und Herren, der 1. Januar 1999 markiert den Beginn der Europäischen Währungsunion und des Euro. Zu diesem Zeitpunkt übernahm die Europäische Zentralbank die geldpolitische Kompetenz für einen riesigen neuen Währungsraum. Im Bewusstsein der Bevölkerung ist die neue Währung aber erst zum Beginn des Jahres 2002 angekommen, zu dem Zeitpunkt also, zu dem das neue Geld die bekannten nationalen Münzen und Banknoten ablöste. In Deutschland war der Widerstand gegen die Einführung des Euro oder genauer gesagt gegen die Aufgabe der D-Mark weit verbreitet. Umso mehr hat die positive Aufnahme der neuen Währung überrascht. Teilweise konnte man geradezu Begeisterung feststellen. Zwar kam es nach der Umstellung auf den Euro dann doch zu einer überraschend starken Verunsicherung über die Preise, aber das wird sich wieder ändern. Nämlich, sobald man zwischen der unbestreitbaren Erhöhung einzelner Preise und der generellen Preisentwicklung zu differenzieren beginnt. Denken Sie nur daran. Im April dieses Jahres betrug der Anstieg der Lebenshaltungskosten in Deutschland lediglich 1,6%. Für den Mai gehen die Schätzungen in die Nähe von 1,2%. Das sind so niedrige Werte, wie wir sie in den letzten 30 Jahren der Existenz der D-Mark nur selten erlebt haben, obwohl bestimmte Produkte und Dienstleistungen sicherlich deutlich teurer geworden sind. In vielen unserer Nachbarstaaten waren die Einstellungen gegenüber dem Euro von Anfang an äußerst positiv. Überall jedoch bedeutet der Abschied von nationalen Währungen einen tiefen Einschnitt. Denn symbolträchtige Namen wie Franc, Peseta oder Lira gehen verloren. Gegner der Währungsunion und ihre Anhänger sind sich in einem einig. Die Ankunft des gemeinsamen Geldes hat das Gesicht Europas verändert. Die Schaffung einer einheitlichen Währung markiert Ende und Anfang zugleich. Sie ist einerseits krönender Abschluss eines langen Prozesses wirtschaftlicher Integration und andererseits der Beginn einer neuen Epoche unter dem Zeichen der einheitlichen Währung. Die Auswirkungen dieses Ereignisses werden nicht auf die Wirtschaft beschränkt bleiben, sondern Folgen für viele Felder der Politik haben. Über die Europäische Währungsunion zu sprechen, Europa zu verstehen und über die zukünftige Entwicklung nachzudenken, ist nur möglich, wenn man auch einen Blick in die Vergangenheit wirft. Am Anfang war Europa nur eine Idee, ein Ideal. Doch schon sehr früh, nämlich im 1. Jahrhundert vor Christus, gab es eine Zeit, in der Europa nach der kriegerischen Eroberung vereinigt war, unter der Pax Romana. Diese politische Union besaß ein gemeinsames Rechtssystem, eine einheitliche Verwaltung und einheitliches Geld. Ein Kaufmann, der seine Reise in Rom begann, konnte auf dem ganzen Weg von Mainz bis London seine Rechnungen mit derselben Münze bezahlen. Dieses politische, ökonomische und monetäre System dauerte einige Jahrhunderte, bis es unter dem Ansturm äußerer Kräfte schließlich zusammenbrach. Ungeachtet zahlreicher wirtschaftlicher und politischer Katastrophen verschwand die Idee eines vereinten Europa niemals mehr aus den Köpfen. Das Ideal überlebte sogar den Ersten und den Zweiten Weltkrieg. Im Vordergrund der Überlegungen zur europäischen Einheit stand immer die Politik, genauer gesagt die politische Integration und die Schaffung einer Art politischer Union. Aus diesem Antrieb entstand auch die Europäische Gemeinschaft. Da jedoch zunächst die politische Integration wenig Aussicht auf Erfolg hatte, rückte das wirtschaftliche Element in den Vordergrund und fand seinen Abschluss in der Bildung des europäischen Binnenmarktes. Keinesfalls sollte man die Symbolkraft einer einheitlichen Währung unterschätzen. Die Möglichkeit, bei Reisen in Europa das gleiche Geld zu benutzen, wird das Bewusstsein der Europäer prägen. Dennoch sollte man von der Währung nicht erwarten, was die Politik und der Wähler noch nicht hervorbringen können, nämlich ein politisch vereintes Europa. Aber Europa wird über das gemeinsame Geld geschaffen oder überhaupt nicht. Und nur ein Euro mit stabiler Kaufkraft kann den Erwartungen der Bürger gerecht werden. Nur von gutem Geld können die erwünschten positiven Wirkungen ausgehen, die ein gemeinsames Europa fördern.